Hallo, ihr hört die Berliner Runde und das ist die Sendung Herzblutfreie Szene. Wir beschäftigen uns mit performativer Kunst und das Ganze hört ihr auf 88,4 MHz in Berlin, 90,7 MHz in Potsdam oder im Stream unter fr-bb.org. Das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg. So, wunderbar. Am Mikrofon haben wir zum einen den Thomas. Hallo Thomas. Hallo Makro, hallo liebe Hörerschaft. Schön, dass wir es mal wieder schaffen. Ja, und wir haben eine Gästin heute. Hallo, lieber Alex. Schön, dich zu hören. Ja, hallihallo. Hallo ihr Lieben. Das ist genau, immer gut. Alex Winterfeld, erstmal, ja. Um das allen vollständig zu sagen. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Alexandra Winterfeld. Ich bin Alexandra Winterfeld, kurz Alex. Ich bin Impro-Spielerin, ich liebe und lebe Impro und habe neben all dem Impro, was ich mache, gerne mache, gucke, erlebe, auch ein, wie sagt man denn dazu, einen Beruf, einen anderen Beruf, nämlich ich bin Rechtsanwältin und dort erfahre ich ganz viel über Biografien, weil ich gern Familienrecht mache. Das bin ich. Da Brot können wir vielleicht Butter. Hinterher mal nachhaken. Aber nichtsdestotrotz bringst du natürlich auch ein spannendes Thema mit. Aber bevor wir zu diesem spannenden Thema kommen, Cliffhanger, werden wir uns erstmal über die Vergangenheit unterhalten. Was habt ihr denn Schönes gesehen in der freien Szene im letzten Monat? Ich habe was gesehen, allerdings nicht in Deutschland, weil ich war im letzten Monat im Urlaub. Ich war in Spanien, dort in einem Hotel und dort gab es Animationen. Und es war so großartig, weil es ganz internationales Publikum waren. Es waren Holländer, es waren Dänen, es waren Franzosen, natürlich Spanier, Briten, Deutsche, völlig unterschiedlicher Nationen. Und ein Animationsteam hat angekündigt, eine Comedy-Improv-Show. Und ich dachte, what the fuck, was ist das? Wie geil, wie machen die das? Dass alle Menschen das verstehen. Und sie haben es nonverbal gemacht. Und es war so großartig zu sehen, dass es nicht nur Pantomime war, sondern dass sie wirklich interagiert haben ohne Sprache, mit Musik und mit Rhythmus und auch mit Publikumsbeteiligung. Und ich war einfach sehr begeistert davon und habe gedacht, oh ja, wieder mal mehr Körperlichkeit auch auf unsere Bühnen hier in Berlin und fand es wundervoll, einfach es zu erleben, wie Impro wirklich verbindet und auch unterschiedlichste Nationen und ohne Sprache auskommt. Ich fand es großartig. Ich kann es jedem nur empfehlen, auf nach Spanien, nach Andalusien und dort Impro gucken. Ja, sehr cool. Das ist ja der nächste Weg, ne? Wenn man in Berlin-Brandenburg Radio hört gerade, dann wollen wir, glaube ich, alle nach Spanien, oder? Ja. Vor dem kalten Winter entfliehen. Und aber ich habe ja vor so Animationstheater in so Ferienresorts immer so ein bisschen Angst. Also so meine Erinnerung aus Kinder- und Jugendtagen, das war ja teilweise auch, sagen wir mal, nicht immer der größte Anspruch, der da gefahren worden ist. Aber das waren junge Leute oder also war das auch dieses Team auch international oder also? Es war ein spanisches Team. Es waren junge Leute. Ah, okay. Also sie selber haben Spanisch gesprochen, ein bisschen Englisch, Deutsch gar nicht. Es war ein junges Team und es war, ja, ich habe sonst auch Angst vor Animationssachen oder Shows, die so sind. War auch sehr skeptisch, als ich las Comedy-Impro, wo ich gedacht habe, oh, was wollen die da machen? Wie wollen sie es machen? Aber sie haben es sehr liebenswert gemacht, nämlich, dass sie, wir kennen es vielleicht alle so ein Stück weit Raute tanzen, das heißt ja auch immer anders, ist Raute tanzen, aber so Bewegungen und dadurch halt mit Emotionen, also dass es nicht verhohnepiepelt wurde, sondern dass man gemerkt hat, sie interagieren miteinander und sie haben es nicht zum ersten Mal gemacht, sondern vielleicht proben sie auch ein Stück weit Sachen und haben die Publikumsbeteiligung gemacht, indem sie die Leute, die unterschiedlichsten Nationen haben wirklich so, wie was wir auch oft kennen, Zettel schreiben lassen, wo halt einfach nur Begriffe, keine Sätze, nur Begriffe drauf standen. Und es wurde auch ein belgischer Zettel gezogen beispielsweise, den sie, wo keiner ja wusste, was dieser Begriff ist. Und sie haben es wunderbar umgesetzt, nur im Rahmen von Körperlichkeit, sich von diesem Singsang des Begriffes inspirieren lassen. Und das fand ich großartig. Es war nicht so ein Animationsteam, wo ich jetzt gedacht habe, oh, man muss totale Angst davor haben. Oh Gott, das ist so schlimm, das will man nicht. Man will nur fluchtartig irgendwie den Stuhl hier verlassen. Es hat wirklich gefesselt und das fand ich toll. Und das nur im Rahmen von Körperlichkeit und Ausdruck, Mimik, Gestik, natürlich auch Musik. Und ja, das fand ich toll. Es hat mir gut gefallen und wieder dazu geführt, dass ich gedacht habe, ja, es ist schön, eine Bühne ist groß und es darf jeder Platz auf der Bühne genutzt werden. Das, ja, ich fand es toll. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja. Sehr gut. Marco, du hast nichts gesehen, hast du im Vorgespräch gesagt. Nee, genau. Bei mir haben sich andere Sachen dem Kulturleben so überblendet. Ja, es ist ja sowieso gerade so ein bisschen, andere Dinge überschatten ja das Kulturleben generell im Moment. Also das sagen ja auch die kleinen Theater und auch die größeren. Die Leute halten das Geld zusammen und irgendwie mit der Gesamtlage der Welt ist man eher so ein bisschen, der ein oder andere geht dann doch nicht weg. Aber ich habe ein bisschen was gesehen. Ich bin ja umgezogen, und weil jetzt in Thüringen und aus der Stadt, aus der ich komme, Greiz, da gibt es den Greizer Theaterherbst und der hat jetzt im September stattgefunden. Und da habe ich tatsächlich mir auch Sachen angeguckt, weil wenn schon vor Ort und ganz nah, zum einen die Eröffnung von Jens Heuwinkel, der auch in der Brotfabrik in Berlin viel Sachen macht, aber auch in anderen Stellen, hat so Paradise Lost basierend an Text- und Open-Air-Geschichte gemacht. Das ging nicht so ganz auf. Ich fand es aber trotzdem ganz spannend als Versuch. Aber ja, wie es halt so ist im Theater, ne? Manche Experimente scheitern. Und es war eine kalte Nacht. Es fing irgendwie an, zwei Tage vorher zu regnen und regnete gefühlt die gesamte Festivalwoche durch, was so ein bisschen die gerade Open-Air-Eröffnung etwas verregnete. Genau. Das habe ich gesehen. Und dann habe ich noch einen Heimatabend gesehen. Ein Stück, was Schwarz inszeniert hat aus Dresden. Ein Ritt anhand von Kabaretttexten durch die Gründung der, also oder die ersten Anflüge der Gründung der deutschen Staaten, also mit der Revolution 1848 und ein bisschen früher noch und dann eben bis nach der Wiedervereinigung. Und wenn man diese Kabaretttexte so hintereinander setzt als Collage, wie er das gemacht hat, dann bekommen manche Sachen aus der Weimarer Republik oder aus der Nazizeit dann plötzlich mit so Rufen nach Ende der DDR und auch nach der Wiedervereinigung auch ganz spannende Kontraste und auch Verbindungen. Also das war sehr spannend und kurzweilig vor allem. Wurde gesungen, gelacht und viel Schabernack getrieben. Die deutsche Geschichte ist ja voller bitterer Wendungen, wie wir alle wissen. Das war ganz schön. Und es gab auch ein Straßentheaterfest, übrigens auch mit Impro-Theater. Da war das Knalltheater aus Leipzig. Auch ganz, die haben Games gemacht, so am Abschluss des Theaterfestivals. Danach kam noch eine Band des Straßentheaterfests. Also das war so ein Tag, der auch Open Air stattfand, auch immer mal durch Regengüsse unterbrochen. Und da fand ich ganz schön, da war eine Puppenspielerin da, die ihres Zeichens, also Objekt- und Puppenspiel gemacht hat, aber mit sich selber ganz viel. Also die hat zum Beispiel ihre Haare, ja, so lange Haare, die Haare herabgelassen und sich so Augen auf den Kopf gesetzt, so dass wie so ein Mensch mit Bart war und dann hatte sie sich umgedreht und hatte Augen irgendwie auf dem Hintern und eine Schürze drüber und da sah das aus wie so ein kleines Wesen. Also sie hat so Puppenspiel mit sich selber gemacht. Das war sehr, sehr faszinierend. Ja, also es war eine spannende Woche und irgendwie bin ich noch voller Eindrücke. Es ist fast eine eigene Sendung eigentlich. Ja. Und es gab noch eine Live-Hörspielwerkstatt, da bin ich zufällig reingestolpert, habe erst ausgeholfen, weil einer krank war und dann am Ende die Premiere mitgespielt. Also Ich war sogar Teilnehmer schlussendlich, habe eine Bearbeitung vom Kalten Herz von Sarah John aus Berlin mitgespielt als Erzähler mit so Orts- und Vogtland- und kreisspezifischen Elementen. Das war auch ganz schön. Sehr, sehr sehenswert, kann man ja bei so einem Live-Hörspiel sagen, aber auch sehr hörenswert. Vielleicht. Wow. Ja, ich hatte ein richtiges Theaterfestival hier. Hier war wirklich was los. Hört sich prima an, weil du Festival gesagt hast, ist mir nämlich noch eingefallen, dass ich in einem Kurzritt nach Leipzig gefahren bin, zur Momenta, zum Impro-Theater-Festival Momenta nach Leipzig, zur Turbine, und bin hingefahren und dann nachts auch wieder zurück, und es hat sich echt gelohnt. Es war so schön, und es war ein schönes Format, was ich gesehen habe, dass Spieler, also auch aus verschiedenen Ländern, interviewt wurden auf der Bühne, und zwar nicht als Figur, sondern wirklich als Spieler, und dann in der zweiten Hälfte sie in Paare, nur paarweise zusammen gespielt haben, und dass es eine Faszination ausgeübt hat, dass, also auf mich, dass dass halt dieses Englisch-Deutsch-Gemisch einfach hingenommen wurde. Und das fand ich großartig, dass es direkt eine Person halt nur Englisch gesprochen hat und die andere nur Deutsch. Und trotzdem diese Verbindung herrschen. Also ihr seht, ich bin ganz international irgendwie gerade so. Aber die Momente in Leipzig, ja, die war toll. Die war super. Das war großartig, die Eröffnungsshow. Sehr schön. Ach cool. Ja, und vielleicht noch meine Kunsterlebnis außerhalb vom Theater, war auch im Kreizer Theaterherbst, aber die Kinderwerkstatt wurde von Marie Spinka geleitet, die ihresgleichen auch Stuntfrau ist, und also Schauspielerin und Stuntfrau, und Ziegen, zwei Theaterbühnenziegen hat, was sehr spannend war, weil wir mit denen auch mal durch die Stadt gegangen sind, und immer kommen irgendwie Leute und wollen diese Ziegen streicheln, aber das sind halt keine Streichelziegen, sondern Arbeitsbühnenziegen. Und das war ganz süß, weil die sehr klar anzeigen, wenn sie was nicht wollen und so. Und die haben auch beide Hörner, sodass sie hat halt mit Kindern gearbeitet, und dann eben auch ging es viel um Achtsamkeit, eben zu gucken, dass es den Tieren gut geht und dass die auch, ja, dass deren Bedürfnisse gesehen werden und dass man nicht so über die drüber bügeln kann und dass man da ja achtsam sein muss. Und das war sehr spannend. Vor allem bin ich mal mit einer Ziege an der Hand durch eine Stadt gelaufen. Das fand ich sehr schön. Das macht Kultur möglich. Absolut schöner Begriff. Schöner Begriff. Das sind die Gründe, weshalb man aus Berlin wegzieht. Absolut. Oder? Also. Absolut. Wobei Bühnenziegen, finde ich, gehört, würden auch in die Großstadt passen. Finde ich sehr gut. Ja. Ja. Na, die sind vor allem so Open-Air-Theater, ne? Wenn man irgendwie so mit Pferde kennt man ja auf der Bühne oder so, aber Ziegen sind natürlich auch gern mal im Einsatz, und die sind aber süß. Zwei gut, also wohlerzogene Ziegen. Und wenn die so durch die Stadt gehen, dann bleiben die stehen und essen Ahorn oder was die gerade so finden. Ach, es war total schön. Und auf der Bühne häufeln sie nicht irgendwie doch mal so hin? Oder? Doch, sie häufeln. Deswegen sind sie tatsächlich, sind Open-Air-Bühnen halt für sie besser als so Stadttheater. Da muss man mal einer hinterher. Das war so ein bisschen das Regenproblem, weil die Kinderwerkstatt hat die Ziegen, die haben das Waldhaus gespielt, wo sich die Töchter ja immer im Wald verlaufen, weil ihre Spur, die sie ausgelegt haben, weggefressen wird. Und die Ziegen haben das in der Open-Air-Vorstellung, sollten das übernehmen. Und in der Regenvariante waren sie dann drin. Da konnten die Ziegen nicht mitspielen. Da hat dann ein Industriestaubsauger die Spuren weggesaugt. Genau. Auch herrlich, diese Vorstellung, so ein Industriestaubsauger ersetzt die Bühnenziege. Großartig. Ja, genau. Und die wirklich sich sehr gleichenden Mitspieler. Na gut. Ihr seht, ich hatte Spaß. So ein Theaterfestival ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Ja, absolut. Ja, und apropos Festivals, wir wollen ja über ein Festival reden. Dafür haben wir dich ja eingeladen, lieber Alex. Du bist nämlich nicht nur ambitionierte Impro-Spielerin, sondern auch eine der großen Impro-Organisatorinnen in Berlin, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Was machst du denn alles? Was organisierst du denn alles? Du organisierst die Clubbekanntschaften. Was ist das denn? Die Clubbekanntschaften ist ein, irgendwie hat sich es jetzt anders entwickelt. Das war ursprünglich ein Dating-Format. Das Dating-Format hat sich entwickelt in Clubbekanntschaften Klassik, wo ich mir Leute eingeladen habe, Impro-Spieler, mit denen ich sonst nicht zusammenspiele und ein erstes Date spiele. Aus diesem Format oder aus diesen Clubbekanntschaften und dass man wirklich Bekanntschaften trifft, ist geworden ein Varia-Impro-Mix. Das heißt, es ist eine Show, bei der Spieler zum ersten Mal auf der Bühne miteinander spielen, vorwiegend Games und auch in völlig unterschiedlichen Formaten, also im Rahmen von Theatersport oder Alle gegen die Moderation oder Impro-Bingo. Und man kann sich dazu als Spieler einfach eintragen und dann mitspielen. Es ist sozusagen das Los entscheidet. Und das ist etwas, was mir viel Spaß macht und eine Vernetzung halt einfach ist, weil man mit Spielern, mit denen man ja, das kennt ihr ja auch, mit denen man ja sonst nicht spielt, ist die Überraschung einfach eine andere, ist dieses im Moment sein ein anderes. Das soll nicht heißen, dass ich nicht gern mit meiner Impro-Gruppe spiele, aber da ist es so, da weiß ich halt schon, oh, wenn es dann so und so getriggert wird oder das ist jetzt so, aber wenn dieser Überraschungsmoment einfach da ist, ich mag das total, wenn man miteinander spielt und freue mich, was Impro da alles kann, nämlich so viel verbinden. Das finde ich toll. Genau. Und dann bin ich ja noch Mitorganisatorin von einem Festival, der Impronita. Und in Berlin. Und ja, ist auch toll. Ja, das ist richtig, dass das toll ist. Die Impronita, bevor wir vielleicht so ein bisschen nochmal erklären, was sie genau ist, aber die Frage, die mir gerade so auf der Seele brennt, ist, warum kommt man darauf, ein Impro-Festival in Berlin ins Leben zu rufen? Was ist der Grund dafür? War der Grund dafür? Vielleicht klingt es jetzt ein bisschen profan, aber der Grund waren irgendwie ein Cuba Libre und ein Bier. Wo wir zusammen saßen 2017 und gesagt haben, hey, das ist so toll, dass man alles so mixen und trinken und so unterschiedlich sein kann und jeder hat sein Lieblingsgetränk und will halt nicht unbedingt tauschen, aber gönnt es dem anderen und man kann sich zuprosten. Und daraus entstand irgendwie, weiß ich nicht, so, ihr kennt das vielleicht auch so im normalen Leben, wo man dann denkt, boah, das ist jetzt aber wie eine Impro-Szene, die jetzt hier gerade ist. Und dann haben wir gesagt, eigentlich so mit allen zusammenspielen und die Berliner Impro-Landschaft verbinden, das wäre toll. Und es gibt ja den BIM, den Berliner Impro-Marathon, der halt, das wisst ihr ja, ganz anders angelegt ist, wo es halt sozusagen auf verschiedenen Bühnen Leute miteinander spielen, unterschiedlichste Formate präsentiert werden. Und da haben wir gedacht, ja, wir wollen diese Verbindung auch. Der Marathon fand immer im Frühjahr statt und haben uns dann für den Herbst und haben gesagt, ja, bevor es auf Weihnachten zugeht und diese graue Jahreszeit miteinander spielen und diesen Hashtag zu leben, Berlin lebt Impro, und die Gruppen miteinander zu verbinden und sich auszutauschen dadurch. Und ja, da hatten wir einfach Bock drauf und haben dann gesagt, wir wagen's und hatten mit dem Varia Vineta so einen Partner, einen Theaterpartner an der Seite, wo die Theaterleitung uns auch gesagt hat, ja klar, wenn ihr das wollt, macht es. Wir geben euch hier für die Räumlichkeiten. Ihr habt halt 3 Tage, wo ihr das machen könnt, aber seid dafür verantwortlich, macht und tut und hatten halt viel Vertrauen in uns, dass wir es machen durften. Und das war toll. Und das war super. Und das ist nach wie vor super, weil die Impronita, es ist so ein Stück auch wirklich mein Herzblut, weil da entsteht immer was Neues und es sind Premieren und es entstehen Dinge, die man sehen kann, wie auch vielleicht auf vielen anderen Festivals auch. Das ist ja immer so das Tolle an Festivals, dass man so ein Stück weit sich trauen kann, dass man ein Stück weit Labor sein kann, dass es das Erste ist, was es da gibt und dass es noch was anderes ist als in Anführungszeichen die normalen Shows, die man monatlich spielt, sondern dass es immer ein Stück so ein extra Kribbeln hat, so ein Festival. Und und dieses Kribbeln, ich mag das total. Marco? Ja, ich kann dem nur zustimmen, dass das dass es in der Luft lag, noch mehr diese Berliner Szene zu connecten, dass, dass dieser Kontakt der einzelnen Gruppen untereinander halt schon so stark war und dann auch noch durch dieses Festival auch noch stärker wurde, finde ich ist eine super Geschichte in Berlin. Das ist nicht in allen Städten so, dass da Impro-Gruppen so viel Kontakt haben, und in dieser Riesenszene in Berlin ist das halt durchaus, da gibt es ja immer noch viele, die auch da jetzt nicht Teil von sind. Also jeder kann da ja machen, was er will. Aber ich glaube halt auch, dass, was du beschreibst, was ganz wichtig ist, ist eigentlich dieser, so ein Festival hat genau diese Möglichkeiten, bestimmte Sachen auszuprobieren oder Neuerungen zu zeigen. Also man geht auf ein Festival nicht unbedingt, um Altbewährtes nochmal darzubieten, sondern eigentlich so ein bisschen experimentell zu sein. Und das fehlt tatsächlich in Berlin in so einem Festivalrahmen. Der Marathon bot das schon, aber eben eher so quick and dirty, fand ich immer. Also man traf sich halt irgendwie 2 Tage vorher und hat mal so, jemand hatte so eine Idee für ein Format. Und beim Varia, bei der Improneta, im Varia Vineta, war es eher tatsächlich das wirklich geprobte und länger durchdachte Formate auch auf die Bühne gekommen sind. Also ich durfte ja auch 2 auf die Bühne bringen in den letzten Jahren. Und da ist eine der ja für mich wichtigsten Impro-Abende zum Beispiel gewesen. Also. Ja, aber das ist ja gerade das Tolle, dass das ein Festival ist erlaubt und dass wirklich Spielende miteinander spielen, die sonst nie die Chance haben und die sich für dieses Festival Zeit genommen haben und gesagt haben, ja, wir wollen das, wir wollen etwas, was halt nicht dieses Alltägliche ist oder das tägliche Brot, was es so ist. Und das macht es gerade so spannend und auch ein Stück weit verrückt. Und es gab in jedem Jahr der Improneta immer wieder krasse Premieren. Es gab, Makro hatte Zurück in die Zukunft, was sich entwickelt hat, was dann auf einmal gereist ist nach Oldenburg zu einem Festival. Oder Thomas, du hattest Leiter bei uns dann. Und es war so großartig, weil es, also für mich war es auf Englisch, das ist natürlich für mich immer schwer, weil ich nicht so gut Englisch kann, aber ich konnte der Story folgen, ich konnte das alles. Und das Coole war, ich habe in Köln bei einem Festival eine wieder getroffen, die beim Bleitzaber uns dann war und gesagt hat, Mann, ja, ach, ich kenne dich irgendwo her und du warst doch da auch und du warst doch da Mitorganisatorin und was war das denn für eine coole Show? Warum gibt es die denn nicht nochmal? Das ist so einzigartige, ja, Leuchttürme klingt immer irgendwie so abgedroschen, aber so Blitzlichter sind, die es aufs Festivals gibt. Und das mag ich einfach sehr, dass da was entsteht und Raum haben kann und darf, was es sonst halt nicht hat. Und ich bin mega dankbar für all diejenigen, die sich bisher die Zeit und auch das natürlich auch die Arbeit ans Bein gebunden haben und oft auch ja gesagt haben und gesagt haben, ja, wir sind Teil dessen, wir machen das, wir proben hier, wir gucken, wie funktioniert es mit dem Beamer, wir gucken, wie ist die Bühne, wir beschäftigen uns mit Texten, mit denen wir uns möglicherweise sonst nicht mit, beschäftigen, wie bei Hannah Müller. Das ist einfach cool. Ich mag das einfach. Das ist, mir fehlen irgendwie die Worte, aber ich finde es einfach irgendwie so das ganz Besondere. Und das, denke ich, sollten Festivals auch so ein Stück weit sein, dass man halt wirklich nicht dieses Altbewährte sieht und was immer funktioniert, sondern so dieses, wisst ihr, was ich meine, dieses, wo es noch so kribbelt, wo man so diese totale Vorfreude drauf hat und hofft, dass es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch nicht, das ist egal, aber man hat es als, ja, so als Labor ein Stück weit versucht und dafür war es halt da. Ja, das ist auch, glaube ich, das sollte immer ein Ansatz von dem Festival sein, natürlich auch Dinge zu machen, die irgendwie auch Publikum erstmal ziehen. Also ich glaube, wenn man nur so Experimente macht, dann kommt auch bestimmtes Publikum nicht. Ihr habt ja auch öfters schon so eine große Samstagabendshow gemacht, in der eben es eher um Spaß und schnell und kurze Games und so geht, aber eben auch den Raum geboten für ja, experimentelles, du hast es gerade gesagt, Heiner Müller, unter dem catchy Name Brachialdramatik hat das sicherlich jetzt erstmal nicht unbedingt das Samstagabend Teenie-Publikum abgeholt, aber für mich ist es halt ein ganz wichtiger Theaterabend gewesen, weil der so eben nach Theater roch und das nicht so nach Impro, also von daher ist da in den letzten Jahren für mich beachtet und betrachtet in der Impruneta sehr viel Spannendes und auch sehr Unterschiedliches passiert. Du machst das ja aber nicht alleine, du hast ja schon gesagt, dass wer sind denn die anderen, die da mit dir noch so fleißig Impruneta machen? Das sind die beiden Bs, weil wir sind ja das BAP-Team. Das sind Bea und Beate. Und wir waren Teil zusammen einer Gruppe. Das hat sich dann irgendwie so ein bisschen aufgesplittet. Aber wir sind nach wie vor sozusagen das BAP-Team. Genau, die es halt organisieren, die es machen. Mit Beate war ich auch, bin ich auch auf ganz viele Festivals gefahren, weil ich es wirklich lieb und das ist auch der Wunsch, dass die Impruneta diese Vielfalt des Impro-Theaters, was kann Impro-Theater zeigen kann. Ja, es gibt auch die große Samstagabendshow, was eine Game-Show ist und wo es auch anderes Publikum gibt als bei anderen Shows. Aber das ist ja gerade das Tolle, diese Vielfalt, die da einfach die Impro bietet und die gelebt und gezeigt werden kann. Und ja, wir sind das BAP-Team. Yes. Also ich bin das A. Ich stehe in der Mitte sozusagen, bin das A und werde umrahmt von den beiden Bs. Das A und die Bs, sehr gut. Ja. Das ist ja jetzt in den verletzten Jahren gewesen, aber es kommt jetzt die nächste Impruneta. Deswegen haben wir dich schon eingeladen, weil die ist gleich Anfang November. Und du hast wieder, oder ihr habt wieder Neues auf dem Programm, was es auch noch nicht gab. Es gibt also wieder große Neuerungen. Was erlebt denn das Impruneta-Stammpublikum in diesem Jahr? Ja, es ist ein bisschen ein Stück weit anders, weil ich auf den Festivals, bei denen ich war, gesehen habe, da sind drei Frauen. Die drei Frauen haben eine so tolle Show. Sie sind durch in vielen Städten unterwegs und der jeweilige Stadtname ist auch der Showname. Und ich habe gedacht, ich möchte auch, dass Berlin Showname wird und habe deswegen die drei Frauen eingeladen, Ilka Lutzer, Beatrix Brunschko und Verena Lohner, die halt nach Tschechow ein Stück spielen, nach Berlin oder My Own Private Moscow. Und ich wollte halt, dass auch mal da steht, nach Berlin. Habe sie dann gefragt, könnt ihr euch denn vorstellen, auch Workshops zu geben? Wenn ihr schon mal in Berlin seid, könnt ihr euch dann auch vorstellen, Workshops zu geben? Sie haben auch ja gesagt. Deswegen gibt es in diesem Jahr auch erstmalig bei der Impruneta Workshops und auch auf einem Festival und im Rahmen von online habe ich Anne Raab aus Leipzig von der Turbine und die jetzt auch in Wien lebt, kennengelernt und habe gesagt, boah, das, was sie macht, das möchte ich auch gern. Und habe gesagt, Anne, komm los, kannst du dir vorstellen, einen Workshop anzubieten, weil wir haben innerhalb dieser Corona-Zeit ein Online-Format entwickelt mit Spielern aus ganz Deutschland, also vom Bodensee und wir saßen halt überall, es war ein Online-Format, alle 11 Sekunden und ich finde es gerade so spannend, ein was online erarbeitetes Format jetzt wieder zu transformieren in ein Präsenzformat. Ich weiß nicht, wir wissen alle nicht, ob es funktionieren kann, aber aufgrund dessen, dass vorher diese Bemühungen waren, unsere Präsenzformate, wie kann man die in online packen, hatten wir alle ja irgendwie so ein bisschen Stress und haben gedacht, ja, wie kann man das machen? Und dass es jetzt genau mal andersrum geht, ein online erarbeitetes Format in Präsenz zu transformieren, das finde ich spannend. Und da eine Teil dieses Projektes war, ja, kommt sie auch. Und das ist sozusagen, ja, mega spannend. Und die Zuschauer erwartet noch etwas, Makro und ich, wir werden kochen. das finde ich auch spannend. Ich weiß, ob es funktioniert, keine Ahnung. Es war auch zwar in Präsenz, wir haben uns zwar gesehen, aber haben beim 24 Stunden online BIM eine Kochshow gehabt, Hausmannskost, aber geil. Und dabei haben wir festgestellt, dass Makro wirklich Ahnung hat und wirklich gut kochen kann. Ich das alles überhaupt nicht kann, aber eine gute Zuschneiderin sein kann. Und dass es auch sozusagen Spaß bringen kann, zu gucken, inwieweit kann man daraus eine Impro-Show machen. Und das transformieren wir auch in die Impro-Meta. Ja, ja, eure Live-Kochshow habe ich ja gesehen während des 24-Stunden-Marathons. Und zwar nicht nur online, sondern ich war vor Ort hinter der Kamera. Und ich mochte diese Show sehr, weil ich finde, Kochshow und Theater sind tatsächlich zwei Dinge, die sich gut verbinden lassen. Also das zeugt von großem Geschmack. Und ja, ich freue mich drauf, dass da noch mehr gekocht wird. Und das, aber das Varia Veneta riecht dann nicht nach Essen, ne? Ihr kocht ja gar nicht dort, oder? Wo seid ihr? Nein. Also wir kochen nicht im Varia Veneta. Wir sind in der Wabe. In der Wabe, das ist ein, ja, das ist im Prenzlauer Berg, ein Theater, was ich auch sehr mag, wo allerdings vorwiegend nicht Theater gespielt wird, sondern halt Musik gemacht wurde, auch Musikgeschichte geschrieben wurde. Und es hat eine wunderbare Form, weil es ist wie eine Wabe halt, deswegen hat es ja auch diesen Namen, wie eine Bienenwabe, und so ist auch die Bühne. Und so dass die ersten beiden Tage der Improneta, also an zwei Tagen, vier Shows in der Wabe stattfinden und die große Samstagabendshow findet woanders statt. Das wird noch nicht ganz verraten. Das ist noch das große Geheimnis, wo es dann als solches, wo dann die große Samstagabendshow stattfindet. Aber die ersten vier Shows sind in der Wabe. Ah, sehr gut. Und da fällt mir auch gerade noch ein, entschuldigt bitte, mir fällt gerade noch ein, was auch so toll ist, ist diese, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber liebe Zuhörer, falls ihr sie noch nicht kennt, ihr müsst sie kennenlernen. Die unbedingte, ultimative Impro-Familie, die Impro-Nellis. Weil das ist diese Ursprungsfamilie, wo so aus Zirkus alles herauskommt, die alles miteinander verbinden, die weit über die Welt hinaus verstreut waren und wo jeder an dem Abend etwas mitbringt, ein Spiel, eine Auffassung, eine was auch immer, Inspiration. Und die Impro-Nellis Familia Impronellis bei der Improneta wieder vereint sein werden. Ach. Ja. Ah, da freue ich mich auch drauf. Das ist also auch eine Show in der Wabe. Ja. Großartig. Ja. Also das heißt, ja. Ich glaube, nach der Kochshow. Achso, ihr kocht die Impronellis. Insgesamt, okay. Also was... Ja, also sagen wir mal, mein geheimes Ziel ist, dass diesmal tatsächlich auch was zu essen rauskommt bei so einer Kochshow. Also das fand ich bei der BIM noch ausbaufähig. Wir haben also mehr mit Essen hantiert, als denn gekocht. Man muss es vorbereiten und dann am Ende aus dem Herz ziehen, wie das in meiner richtigen Kochshow ist. So, jetzt, entschuldige, sprich. Ja, genau, ich habe mal was vorbereitet. Also das ist ja das Allerletzte. Also das ist so viel sei schon verraten. Es wird bei der Kochshow auch natürlich, wird es dort so eine Kochplatten geben, die auf der Bühne stehen. Und wie gesagt, Marco, du kannst dich da ganz austoben. Ich kann gut Kartoffeln schälen. Und Äpfel. Und Gurken. Also. Ja. Naja, also es ist ja, genau, muss mal da nochmal in mich gehen, was wir da genau machen. Es wird also mit Sicherheit kein opulenter Zehngänger. Hoppala, weil je komplexer man kocht, desto weniger Zeit hat man dazwischen, um Szenen zu spielen. Und das geht schon auch noch um Impro. Ja, eine Frage natürlich bei euch, weil du schon sagtest, Englisch ist jetzt nicht deine präferierte Sprache. Euer Festival ist ja in Deutsch, weil in Berlin gibt es sonst auch nicht so viel in Deutsch, oder, an Festivals? War das auch ein Grund? Ja, der Grund ist wirklich, dass wir nicht so sprachaffin sind und Englisch zwar verstehen, aber Englisch ja nicht sprechen können und letztendlich Deutsch die Sprache ist, die wir verstehen und die wir auch sprechen können. Und das Festival ist in Deutsch. Es gab eine Ausnahme mit Lee White, wo auch drin stand im leicht verständlichen Englisch. Und das war mega gut verständlich. Es war total schön. Aber trotzdem bleibt unsere Festivalsprache Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob es sonst noch andere Festivals gibt, in denen nur Deutsch. Ich fand es beim BIM großartig, dass es auch einen Sprachmix gab, weil das finde ich auch schön, wenn es wie so ein Bubble ist, dass so viele Sprachen oder jeder in seiner Sprache, die in seiner Muttersprache spielt, das finde ich auch schön. Die Gorillas, das Gorilla-Festival ist, glaube ich, größtenteils in Englisch und ja, weiß ich gar nicht, ob so ein deutsches Festival, deutschsprachiges Festival. Es shiftet halt immer mehr, dass englischsprachige Sachen auch mit reinkommen, weil es ja schon eine große Verbreitung hat. Aber es ist natürlich auch gerade, weil es ja auch sehr so kleinteilige Sprache auch was Interessantes hat, das ist in der ersten Sprache schon immer noch was anderes als in jeglicher Zweit- und Drittsprache. Ja, vielleicht sind wir, also ich habe das auch gesagt, also die Impronale in Halle ist auch ein Festival, was sich auch jetzt dem Englischen ein Stück weit immer mehr zuwendet, wo ich dann gesagt habe, oh bitte, lass doch bitte ein paar deutsche Workshops an, einfach, dass ich dran teilnehmen kann und es auch verstehe. Sind wir das letzte Festival, was dann in Deutsch spielt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es liegt aber letztendlich einfach daran, dass wir nicht gut Englisch können und dass es die Sprache ist, die dann manchmal auch Barrieren aufbaut, obwohl sie es ja auch nicht immer sein sollte, aber dann doch manchmal ist. Ja, es ist an vielen Stellen so, dass man denkt, für die Gäste ist es natürlich toll, dass international Leute dabei sein können und eben man sich dann so auf Englisch einigt. Also bei euch ist ja auch Inbal, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Nee, Inbal ist leider nicht dabei. Inbal ist aber vielleicht gar nicht dabei. Aber war mal in der Planung? Ja, Inbal war mal in der Planung, aber ist nicht dabei. Inbal ist zur gleichen Zeit für die Leute, die nicht in Berlin sein können, wollen oder wie auch immer, den sei angeraten, an diesem Wochenende, am ersten Wochenende im November nach Wien zu fahren, weil dort ist Inbal und dort ist ein Wiener Improv-Festival. Und fahrt in die Hauptstädte. Ah. Ist ja auch wunderbar, da habt ihr dann quasi Anne und Inbal einfach getauscht. Genau, ja, genau. Ja. Wie sich das gehört. Ja, aber das ist genau der Punkt. Das sind halt für die Gäste, was ich eigentlich sagen wollte, ist es natürlich toll, dass es eine Sprache gibt, dass man mit Menschen aus eigentlich rund um die Welt zusammen Impro machen kann. Also das haben wir jetzt ja alle in den letzten Jahren erleben dürfen, vor und auch auf der Bühne, dass man mit Menschen aus den USA, aus sonst woher auf der Bühne stehen konnte. Und deswegen ist Englisch so als Lingua Franca ein gewisser, ja, gut. Aber natürlich hat das gerade für sowas wie die Brachialdramatik nach Heiner Müller, das lässt sich auch schwer übersetzen. Also ich hatte das Glück, das ja auch in den USA mal versuchen zu dürfen in San Francisco mit den Ideen und mit den dramaturgischen und inszenatorischen Ideen von Heiner Müller. Aber die können natürlich mit sowas wie deutscher Bühnensprache, sowas mit, ich möchte gern, dass das Stadttheater da durchklingt, mit sowas können die ja gar nichts anfangen, weil der Referenzpunkt fehlt. Ja. Aber deswegen, ach, es ist auch mal schön. Und es gibt ja durchaus ganz tolle Impro-SpielerInnen hier in Europa, die eben auch Deutsch sprechen. Und dann können die zur Impro-Neta kommen und die anderen fahren vielleicht zum Guerilla-Festival. Ist ja auch in Ordnung. Absolut, absolut. Es gibt ja, ich denke, es gibt für jeden Geschmack, gibt es überall etwas. Also ich weiß, dass ich mit einer Kollegin in Hamburg war und es war uns nicht klar, erst auf dem Weg dahin, als ich es richtig nochmal gelesen habe, die Einladung stellten wir fest, oh, es ist ein englischsprachiger Abend. Und dann sagte ich noch so, oh, das wird schwer, ich kann kein Englisch. Und wir fragten das Publikum ganz nett, also die Kollegin fragte das Publikum ganz nett, wer denn aus dem Publikum Native Speaker sei. Das war keiner. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gilt auch Dinglish. Versuche ich mich, aber wenn man in so Emotionen kommt und einem das Wort einfach partout nicht einfällt, dann gibt es halt das deutsche Wort dafür und dann ist es ein Dinglish. Und das fand ich ganz spannend zu erleben, dass manchmal das Publikum gar nicht sozusagen nur sprachbewusst ist und sagt, ah, es ist nur Deutsch oder nur Englisch oder sonst ist wichtig, sondern dass sie einfach manchmal nur nach den Personen gucken, wo sie sagen, oh, die Person finde ich gut oder das Format ist etwas, was mich echt interessiert, was so ist. Und dass dann die Sprache fürs Publikum manchmal oft gar nicht so das Entscheidende ist. Und das fand ich spannend, dass es nochmal einen Wechsel gibt zwischen auf der Bühne und dem Publikum, was die Sprache ausmacht. Ja, und Lee sagt ja auch gerne, Lee White aus ehemals Kanada, der jetzt schon länger in Berlin lebt, dass wenn man mit ihm spielt und auf Englisch und einem fällt das Wort nicht ein, man soll es einfach auf Deutsch sagen, man versteht sich meistens ja irgendwie. Mir fällt tatsächlich, wenn ich dann in so englischem Show-Modus bin, ist dann schwer, das deutsche Wort einfach rauszuquetschen, stelle ich immer wieder so fest, da bin ich irgendwie blockiert, ich weiß auch nicht, warum. Da finde ich deinen manchmal doch eher so brachialen, das mache ich jetzt einfach auf der Bühne, Ansatz. Du gehst dann so nach vorne und dann sprudelt es aus dir heraus in allen Sprachen, die gerade möglich sind. Das ist sehr bewundernswert, finde ich. Also an vielen Stellen, wo ich denke, ja, wäre man mal so frei gewesen. Man versucht es dann immer perfekt auf Englisch oder auf Deutsch, statt es einfach zu machen. Absolut, absolut. Aber wie heißt es schön? Scheiterheiter beim Impro, ne? Wie habt ihr denn so das Miteinander in dem Festival geplant? Gibt es da Planung? Also gibt es sowas wie eine Trefflocation danach oder irgendwie gemeinsame Essen oder sowas von den Workshop-Teilnehmenden? Ein Stück weit ja, ein Stück weit nein. Berlin ist ja groß und es ist anders als bei Festivals in kleineren Städten, wo oftmals alle Leute angereist kommen, alle Workshop-Teilnehmenden. Manchmal ist es einfacher, wenn alle Workshop-Teilnehmenden angereist kommen, vielleicht manchmal auch nicht, wir wissen es nicht. Es kommen Workshop-Teilnehmer aus der ganzen Republik, auch aus Wien sogar, Workshop-Teilnehmerinnen aus Wien. Und es kommen auch Workshop-Teilnehmer aus Berlin. Wir haben die Möglichkeit angeboten, dass man über uns mit dem Workshop gleichzeitig auch ein Hotel buchen kann und haben ein Partnerhotel dazu gewinnen können, was uns all die Jahre auch schon unterstützt hat in finanzieller Hinsicht und jetzt gesagt hat, ja, wir unterstützen euch auch in finanzieller Hinsicht, dass wir euch die Zimmerpreise ein Stück weit geringer machen und wir sozusagen wie ein Festivalhotel haben, wo alle Teilnehmer, die dies wollen sozusagen und dann halt dort übernachten, weil wir es schön finden, wenn man zusammen frühstücken kann, wenn man dann gemeinsam zu den Workshops fährt oder auch nach den Shows oder nach dem gemeinsamen Abend einen Ort hat, wo man gemeinsam hinfährt, auch wenn man jetzt allein zu einem Festival gekommen ist, aber dass man halt Gleichgesinnte trifft, die das gleiche, die gleiche Leidenschaft teilen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir gesagt haben, klar, ehrlich, wir wollen auch tanzen. Und das gehört auch auf so einem Festival dazu, sodass wir zumindest nach der großen Samstagabendshow halt, wie so oft bei der Impro-Meter, hinterher einfach sagen, Musik aufgelegt und getanzt und geschnattert und sich freuen und austauschen und da miteinander sein. Wir haben nicht geplant, miteinander sozusagen essen zu gehen. Also das wollten wir soweit nicht vorschreiben, weil ehrlich, da ist es auch in Berlin, die Vielfalt der Essensmöglichkeiten und der Angebote ist so groß, wie es, weiß ich nicht, wie unterschiedlich auch Impro sein kann. Und der eine mag asiatisch, der andere mag indisch, der nächste mag auch endlich mal einen Döner essen. Oder ich wollte schon immer mal die Currywurst von Konopke und dann haben wir gedacht, oh Gott, das können wir gar nicht alles so unter einen Hut bringen. Das bieten wir als solches, als Zusammenessen nicht an, sondern nur als Treffpunkte für die Wabe dann, also für die Showabende, dann zu sagen, da ist man zusammen und da kann man auch zusammen nach den Shows halt noch feiern und dann, wenn man denn das möchte, zusammen ins Festivalhotel fahren. Aha. Und ist dann da halt nicht allein. Eine so persönliche Frage, die musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Buchst du dich selber in das Hotel ein? Das habe ich gewusst. Ja, ich habe so eine Lust drauf. Ich liebe das so, weil wenn man selber nach Hause fährt, das ist ich möchte nicht sagen wie immer, aber das ist ein Stück weit anders. Und dann geht so ein Festival Funken oder dieses Festival-Feeling. Oder ich habe Angst, ich weiß es ja nicht, wie es ist, aber ich habe Angst, dass es dann verloren geht. Und ja, ich möchte natürlich so nah wie möglich bei denen sein, die nach Berlin kommen, die sagen, ja, wir sind Teil der Improneta, wir kommen nach Berlin und wir nehmen an den Workshops teil. Und da möchte ich natürlich so nah wie möglich sein. Das heißt natürlich da auch schlafen und frühstücken und mit hinfahren. Und ja, vermutlich werde ich allerdings schon vorher hinfahren, also nicht erst mit den Teilnehmenden halt zu den Workshop-Räumen. Aber trotzdem abends zusammen sitzen, schnattern, noch was trinken, sich austauschen, das mag ich auch. Also das ist für mich auch so ein Festival-Feeling, was ich bei anderen Festivals halt einfach mag. Also nicht nur diesen Workshop, wo ich was lernen kann, wo ich mich austauschen kann und dann ist zu Ende, sondern dieses noch miteinander sein, dieses Erfahren, wie es andere machen oder Neuigkeiten entdecken, um die dann selber auszuprobieren, das finde ich spannend und das mag ich. Und das, ehrlich, das will ich bei der Improneta auch. Deswegen, ja, ich buche mich da auch mit ein. Ja, so das Außenherum ist ja oft an so Festivals das, was es für den Teilnehmer so spannend macht, weil den ganzen Tag, wenn man in Workshops ist, ja oft so fokussiert darauf und dann die Shows laufen manchmal so vorbei, wenn man selber mitspielt sowieso und wenn man zuguckt, dann hat man oft so auch so einen Blick und dann abends aber mit den Kollegen mal zusammen zu sein und da entstehen ja auch neue Ideen und Kontakte und da entstehen eigentlich die neuen Formate, die dann im nächsten Festival wieder das Experiment sind. Ne? Ja, also absolut, das kennt ihr auch und das ist doch das Tolle, dass man gemeinsam dann auch einen Blick wagen kann und sagen kann, oh, was haben wir jetzt hier gesehen und oh wow, das ist doch toll, wie die das machen, wie die das auf die Bühne bringen und man kann auch mal sagen, oh nee, hat mir gar nicht gefallen. Das darf man alles, aber sich sofort austauschen zu können, das finde ich spannend und ja, rumzuspinnen. Ja. Ja, sich überhaupt austauschen zu können, weil ja, das fehlt ja manchmal an Festivals. Ich muss ja immer noch sagen, ich bin immer noch begeistert von Amsterdam. Da waren Makro und ich damals, und wir haben eigentlich nur Stücke geguckt, also nur Shows geschaut. Aber da gab es jeden Abend den sogenannten Nightmare, also jemand, der verantwortlich war von dem Festival. Und der zog mit der Meute, bis morgens der Letzte in sein Bettchen fiel, um die Häuser aus zweierlei Gründen, aus dem ganz praktischen, weil angeblich ertrinken jedes Jahr Touristen in Amsterdam in den Krachten, weil die irgendwie betrunken in den Fluss fallen. Aber eben auch zu schauen, dass irgendwie alle dabei sind und alle irgendwie Spaß haben. Und daran erinnere ich mich immer gerne. Und das ist genau dieser Punkt, so ein Festival, wenn man irgendwo hinfährt. Und es gibt auch so Momente, wo man sehr alleine in fremden Städten sein kann. Deswegen ist das toll, wenn so zentrale Anlaufpunkte wie Festival Hotel oder eben auch Festival Bar oder so. Nightmare, fand ich auch toll. Weil es gab auch einen extra Tagesbeauftragten und einen extra Nachtbeauftragten. Und der hat auch seine Sache ernst genommen. Der hat wirklich mit allen bis zum Ende gefeiert. Also nächsten Tag war das natürlich jemand anderes. Was für eine tolle Idee. Was für eine tolle Idee. Ich danke euch sehr für diese tolle Idee. Das möchte ich auch. Also vielleicht bin ich es auch, keine Ahnung. Aber das finde ich eine super tolle Idee. Ein Tages- und ein Nachtbeauftragten, weil, oh, das ist toll. Danke dafür, danke. Das finde ich toll. Oh, wie toll. Ja, aber das ist genau der Punkt, dass es einfach jemand gibt, der sich verantwortlich fühlt, weil wir wären da auch auf ein, zwei Sachen nicht mitgekommen, wenn da nicht jemand nochmal nach uns geschaut hätte, weil wir einfach irgendwas gemacht haben und dann zog irgendwie die große Gruppe los. Ich weiß nicht, erinnerst du dich, Marco, mit diesem Boot, wo sie da irgendwie Karaoke sangen und da hat uns dann irgendwie jemand noch eingesackt, damit wir da mitgehen und dann standen wir da so ein bisschen verloren an der Seite und dann kam auch der Nightmare und hat uns dann Text in die Hand gedrückt und uns mehr oder weniger genötigt, auch was zu singen. Aber genau so, also ist einfach eine schöne Erinnerung. Jeder einen Song aus seiner Heimat auch, singen. Ja, weil einfach das jemand war dann auch ein ziemlich buntes Programm. Also wisst ihr noch, was ihr gesungen habt? Ja. Internationales Festival. Ja, so 99 ja, Luftballons. Weißt du das? Und da konnten alle mitsingen. Das ist schön. Ja. Was auch gut war, oder? Also gesanglich haben wir uns nicht nach vorne getan, aber wir waren dabei. Genau. Ja. Daran hast du dich daran erinnerst. Das ist aber eine sehr schöne Idee. Eine sehr schöne Idee. Ja, die werde ich, werden wir aufgreifen, werde ich mit den beiden Bs besprechen. Die wird es geben, eine Nacht beauftragen. Ich finde das großartig, wirklich, dass sich keiner allein in einer fremden Stadt fühlt. Und das finde ich großartig, finde ich toll. Danke, danke dafür. Ach, toll. Okay, und wenn das Festival vorbei ist, so Mitte November, und du aus deinem Festival, wie sagt man so schön, Hype, Koma, Festival, Overload aufgetaucht bist, gibt es was, wo du sagen würdest, dann war es ein erfolgreiches Festival? Wenn, was muss erreicht werden? Ach Gott, was muss erreicht werden? Ist für dich werden? So ein Punkt? Nee, erreicht werden muss gar nichts. Also ich glaube, ein erfolgreiches Festival ist, wenn für mich, wenn man am Sonntag, es wird am Sonntag eine Werkschau geben von den Workshop-Teilnehmern, wo sie den anderen Teilnehmern einfach so ein Stück weit präsentieren, was war Teil unseres Workshops, damit die anderen sagen können, oh, ich möchte auch mal unbedingt bei dem oder derjenigen einen Workshop machen oder zu dem und dem Thema oder das ist ja spannend, was gab es da noch oder wie auch immer. Wenn man dann vielleicht in einer großen Runde zusammensteht und sich in die Augen schaut und denkt, ach, wann sehen wir uns alle mal wieder? Und ich glaube, dann weiß gar nicht, ob man überhaupt erfolgreich sagen kann, aber dann war es ein schönes Festival. Also es geht nicht um erfolgreich oder Erfolg, sondern es geht einfach um ein schönes, schönes Miteinander. Um, ja, dass man durch die Republik fahren kann und sagen kann, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier einen Aufenthalt heute Abend oder morgen Abend da. Kennt jemand irgendwo, wo irgendjemand was spielt, kann ich mir was angucken und das halt so weit ein Stück weit verbindet. Das wünsche ich mir, dass man ja einfach vielleicht sich auch in den Arm liegt und sagt, oh, bis zum nächsten Mal oder ach, oh, bis dann und dann oder ach, oh, bis dann und dann. Das wäre schön. Ja. Wir fragen nach, oder Marco, wir halten das journalistisch nach, ob das auch so war. Wir schalten im Dezember nochmal zu dir. Ja, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Und der Oktober liegt ja vor uns und vielleicht gucken wir noch mal so ein bisschen voraus. Steht für dich denn noch was an jetzt vor dem Festival oder bist du jetzt in der Planung einfach nur noch? Für mich steht in der Tat noch was an vor dem Festival, weil ich liebe Festivals. ich liebe es wirklich sehr und ich fahre im Oktober zum Turn Festival nach Hamburg. Und darf dort an einem Workshop teilnehmen und dann auch beim Turn Festival auf der Bühne stehen. Und das ist wieder sowas, wo ich dann sage, ja, eine andere Stadt. Toll. Ich bin nicht verantwortlich für die Orga, aber ich habe die Chance und die Möglichkeit und darf mit anderen Spielern auf der Bühne spielen. Und das finde ich großartig. Und das ist eine kleine Einstimmung auf die letzten Orga-Sachen dann für die Impronita. Und das mag ich sehr. Festival-Feeling. Ich liebe es, ehrlich. Ich mag es total. Ja. Ja. Also du fährst im Festival, um dich aufs Festival vorzubereiten. Das ist gut. Ja. Turn Festival Hamburg. Absolut. Ja, absolut. Die Kolleginnen sind fleißig am Planen und Vorbereiten. Ne? Wir freuen uns drauf. Und Marco, hast du irgendwas mich, vor, einen Gast hier in Braunschweig mal begrüßen zu dürfen, den Herrn Jeckel. Und wir spielen eine Show hier zusammen. Ja. Und du spielst dann ja noch im Fadenscheintheater ein Festival und vielleicht kann ich da auch irgendwie was von dir mal sehen. Ein Objekt- und Figurentheaterstück. Aha. Genau, also Bildertheater ist das. Und zwar sind wir mit der Mann, der eine Blume sein wollte, im Fadenschein auf dem Weitblick-Festival in Braunschweig. Ein großes Objekt-Theater-Festival. Und ich bin mit meiner Kollegin Sarah Mehlfeld als Kompanie Trois Vegetal da. Das ist tatsächlich geprobtes Theater. Und wir animieren Bilder unter Live-Kamera. Das ist für Menschen ab 6 Jahre. Und eine schöne Geschichte, der Mann, der eine Blume sein wollte. Ja, da, also am Sonntag findet das dann zweimal statt. Das heißt, ich fahre zum Aufbauen und komme dann direkt rüber ins Kult. Aber du kommst nicht ins Kult. Und freue mich sehr, Gastvolk sein zu dürfen. Ja. Ja. Ja. Gut, dass du das nochmal sagst. Vielleicht komme ich zu spät. 20 Minuten. Manchmal auch im Schloss. Sonst seid ihr immer im Kult. Schon besucht, da haben wir, also, genau. Ja, du hast auch schon beides bespielt. Nicht wahr? Ja. Wann ist es denn? Dann lasse ich mir vom Alex nochmal den Weg beschreiben. Ja, aber ich freue mich sehr, zu Gast zu sein in Braunschweig, weil da war ich irgendwie gefühlt noch nicht so richtig. Okay. Ja. Am 8. und 9. Also ich bin am 8. abends bei 4 gewinnt, bin ich der 5. Und am 9. 2 Vorstellungen im Fadenschein, von der Mann eine Blume sein wollte. Genau. Ja, der Oktober ist mit Reisen verbunden. Ja, ich bin tatsächlich jetzt noch mal auch selber in Berlin die nächsten am Donnerstag nach Ausstrahlung noch mal und lese endlich ausgefallene Corona-Schäden nach. Sollte eigentlich im März stattfinden und jetzt geht's mal wieder nach Berlin. Und das ist eigentlich, was ich gerne empfehlen wollte, ein bisschen Eigenwerbung machen. Aber dann sind wir mit dem Mann tatsächlich auch noch mal in Leipzig. Da freue ich mich auch am 26. Oktober. Ich bin gerade so ein bisschen tatsächlich, was selber angucken betrifft, so ein bisschen raus im Moment, weil es jetzt wieder mehr auf der Bühne zu stehen gibt, was ich ja ganz gut finde. Man hat ja dann doch nicht so viele... Ja, dann ist die Sendezeit auch schon um. Ja. Alex, es war eine Freude. Es war mir eine Freude. Ich bin euch mega dankbar und danke für den Nachbar oder der oder die Nachtbeauftragte. Ich finde das so großartig. Danke, danke, danke. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, siehst du? Dank dem Impro-Festival in Amsterdam. Ja, schön, dass du Gast warst. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und mit uns über die Impro. Wir sollten noch mal sagen, wann die Impro-Neta ist. Und Makro, wir hören uns. Und vielleicht noch eine Webadresse. An einem Monat. Ja. Ja, die Impro-Neta ist vom 3.11. bis 5.11. in Berlin. Und am 6.11. findet die Werkschau statt. Alle Infos findet man dazu auf improneta.de. Und natürlich kann man Tickets buchen für die Shows bei YesTicket. Bei YesTicket/Improneta. Wo sonst? Super, dann haben wir alles und dann sagen wir Tschüss. Wunderbar.